anfangen. Herzlich willkommen. Hier ist das Campus Radio Kiel mit den Beiträgen zur Studiwahl 2021. Und ich habe jetzt Marc hier. Marc, du bist... Ich bin... Spitzenkandidat? Nein. Doch. Mein Spitzenkandidatenkartett ist sogar voll geworden mit dir. Du bist von der HSG Südschleswig. Hi. Hi. Ich möchte mit dir so ein bisschen reden, damit wir vielleicht mal so einen generellen Überblick über euer Parteiprogramm haben. Das habe ich jetzt mit allen hier schon gemacht. Ich habe da so ein paar Kernpunkte, aber ich habe es mit allen jetzt auch so gemacht, dass sie mich quasi als neutralen Wähler sehen sollen und mich mal von ihrer Partei überzeugen. Boah. Von daher. Ist immer schwierig. Wofür steht ihr? Ja, also im Grunde kannst du sagen, also unser Titel ist ja, mach Kiel zu einem Kopenhagen. Also wir wollen halt skandinavische Ideen nach Deutschland bringen quasi oder zumindest an diese Uni. Und da ist ja zum einen die Digitalisierung so ein großer Punkt. Ne? Also wir merken es ja jetzt, dass die Uni sehr spät darauf reagiert, obwohl es seit Jahren schon eigentlich ein Thema ist. Mhm. Oder zum Beispiel BAföG, was halt unter Eltern unabhängig ist. Und beispielsweise oder dass man halt gesünder studiert oder dass man halt auch vielleicht den Aster mal ein bisschen breiter aufstellt, dass man halt mehr Hochschulgruppen mit einbezieht und sowas. Und dass halt es nicht nachher an wenigen politischen Hochschulgruppen hängt, sondern es ist halt an mehreren Hochschulgruppen, weil das macht ja alles an der Uni aus. Also im Kern, dass halt man sich vielleicht auch als eine Studierendenschaft sieht. Also in Skandinavien ist das halt so, dass man, oder beziehungsweise in Dänemark, um es mal ein bisschen zu konkretisieren, ist es ja so, dass die Menschen viel geselliger und gemeinschaftlicher sind. Mhm. Und das hast du ja wenig hier, sag ich mal. Klar, du hast halt deine Fachschaftspartys und ne, ja. Born for Corn oder sowas, aber also richtig so Gemeinschaft fügt sich halt nicht so. Vielleicht ist es auch ein bisschen an der Größe gelegen, aber ich glaube, das kann man halt auch schaffen, ne? Also wenn man so ein Wir-Gefühl. Und ich glaube, das spiegelt sich auch so ein bisschen in den in der Wahlbeteiligung wieder. Wollte ich gerade sagen, man sieht es ja auch an der Wahlbeteiligung. Wir waren jetzt letztes Jahr bei 16%. Das ist tatsächlich relativ gut. Ja. Ich habe hier schon Zeiten studiert, wo es nur 6% oder ich glaube sogar mal 4% waren. Ja. Von daher ist es okay, wenn man es in einem Vergleich sieht, aber es ist nicht okay, wenn man sich überlegt, dass nur 16% von, was sind wir, über 25.000 Studierende gewählt haben. Das stellt sich dann auch irgendwie so ein bisschen die Frage der Legitimation, ne? Ja, definitiv. Also definitiv. Und es geht dann natürlich auch um Gelder und sowas, ne? Also muss man ja auch mal sagen. Also wenn man sich manche Hochschulgruppen anhört, beziehungsweise wir haben mit einer gesprochen, die werden halt so ein bisschen ausgeschlossen. Also weil die halt vielleicht nicht so ins Raster passen. Also auch, sagen wir mal, von der Uni zum Beispiel. Also weil die so ein bisschen stiefmütterlich dann behandelt werden. Mhm. Und das kann es ja nicht sein. So, ne? Also wenn Leute sich halt neben dem Studium noch ehrenamtlich engagieren, sei es jetzt in der Hochschulgruppe oder so, dann ist es ja eigentlich auch nur fair, wenn man denen halt auch die Unterstützung zukommen lässt. Weil es halt etwas ist, also ein Engagement ist ja etwas, was man grundsätzlich gebrauchen kann im Leben. Also spätestens, wenn man irgendwann arbeitet oder vielleicht selber mal Chef ist von einem Unternehmen oder wie auch immer. Also es ist halt immer dieses Zwischenmenschliche, was irgendwie fehlt, gefühlt. Ja, ich kenne das ja. Beim Campus Radio Rennstuhl, da wird ja offene Türen ein. Wir stehen ja so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil wir ja gerne vermitteln wollen zwischen der Studierendenschaft und so Sachen wie Hochschulgruppen oder Hochschulparteien oder so etwas. Ja. Dementsprechend müssen wir ja irgendwie auf Teufel komm raus, mit allen so ein bisschen Kontakt halten und es versuchen, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Genau. Was habt ihr denn da so für Pläne, um vielleicht so ein gemeinsames Campusleben zu schaffen oder so ein Biergefühl? Also wir bieten ja immer die Fredagsbar an, das ist ja also jetzt in Zeiten der Pandemie logischerweise nicht, aber das quasi, in Dänemark ist das quasi so etwas, da kommen alle Studierenden zusammen. Also egal welcher Fachrichtung jedes Studiengangs, da kommen sogar Professoren, da kann man halt ganz gemütlich in entspannter Atmosphäre mit dem Prof oder irgendeinem Dozenten reden, über Bachelor-Themen vielleicht und oder mit anderen Studis halt zusammenkommen. Mhm. Und ja, also das ist halt irgendwie, man muss da halt irgendwie einen Weg finden, meiner Meinung nach, um das Ganze zusammenzubekommen, weil das ist, weiß ich, also wenn ich mich an meine fast 4 Jahre Uni-Zeit jetzt erinnere, also so viel mit anderen Menschen hatte ich jetzt nicht so zu tun. Naja, ein Großteil ist halt hier, um den Abschluss zu machen, so ein bisschen wie in der Schule da durchzuballern. Ja, genau. Na, Stundenplan wird ja quasi vorgegeben durch die Regelstudienzeit, durch diesen vorgeschriebenen da und das wird halt einfach weggefrühstückt und was nebenbei auf dem Campus passiert, interessiert halt dann nicht. Ja, genau. Ja. So, und also man merkt halt, also meine persönliche Meinung ist das jetzt, man merkt halt so ein bisschen diesen Einfluss möglichst schnell dadurch, damit man möglichst lange arbeitet. So. Mhm. Und das ist ja etwas, ich meine, das sind die 20er Jahre, ne, von den Menschen. Da ist man, sagen wir mal, ein bisschen wilder unterwegs, als wenn man nachher 40 ist oder und Familie oder Verpflichtung oder wie auch immer hat. Mhm. Und dann kann man sich halt vielleicht auch mehr ausprobieren. Und dieses Ausprobieren wird halt irgendwie nicht so richtig geschätzt, habe ich das Gefühl. Ich habe mir hier gerade mal so ein paar Kernpunkte von euch aufgemacht. Ich sehe als Forderung eine einheitliche Webseite oder App für die CAU. Ja, das ist etwas. Also ich weiß ja nicht genau, was du studierst, aber ich studiere halt Sozioökonomik und das ist sehr interdisziplinär. Ja. Und interdisziplinär ist manchmal an der Uni Kiel, so habe ich das erfahren, nicht deren Steckenpferd, sagen wir es mal so. Ja. Und ja, das ist, also es wäre ja einfach toll. Also wie viele Websites gibt es? 5? Also es gibt halt einmal... Es gibt das QIS, es gibt das HIS, es gibt die normale Uni-Website. Dann gibt es noch irgendwie Campus-Management. VIS gibt es noch, ja. Und das Campus-Management sollte ja mal alles vereinen, aber am Ende hängt halt trotzdem jeder im Uni-WIS und im Uni-QIS rum. Genau, und dann gibt es noch OLAT. Ich glaube, die Chemiker haben noch eine Website. Wo die Informatiker haben gar kein OLAT, die haben sich ihr eigenes Ding gebaut. Ja, das so. Und ich kann es ja verstehen, wenn man sagt, hey, als Informatiker baut man sich das selber, weil das vielleicht auch irgendwie was Lehrreiches hat. So. Mhm. Aber also grundsätzlich, auch ich finde auch die Uni-Seite total unübersichtlich. Mhm. Da gibt es halt 1000 Informationen so. Und die, also für die Dinge, die ich suche, quasi meistens nutzlos sind. Also das Einzige, wenn ich mal irgendwelche Dokumente brauche, die ich mir noch 20, 30, 50 Minuten rausholen muss. Und das ist halt, ja, ermüdend, sagen wir es mal so. Aber mit wem muss man sich denn mit sowas dann zum Beispiel zusammensetzen irgendwie, wenn man jetzt quasi als HSG Südschleswig so ein großes Projekt wie eine einheitliche Website der CAU angehen möchte? Dann brauchst du ja sehr viele Faktoren, die da mit in einem Boot sitzen. Also oder? Definitiv. Also ich persönlich bin noch nicht so bewandert in der Hochschulpolitik, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt etwas ist, was halt auf jeden Fall mit dem Rechenzentrum quasi besprochen werden muss. Dann müssten ja auch, sagen wir, alle Fakultäten dann auch mal Mitsprache haben, weil es kann ja einfach sein, dass halt Informatiker, Theologen oder Mediziner, Jura, dass sie etwas völlig anderes brauchen. Mhm. Aber es gibt halt eine Hülle an Fülle und ich glaube, der überwiegende Teil der Menschen an dieser Uni hat diese 5 Seiten und kommt da meistens nicht so mit zurecht. Und das ist irgendwie so... Oh. Ja gut, wir mussten uns ja jetzt in den vergangenen 1,5 Jahren doch sehr mit Digitalem auseinandersetzen und so etwas. Und jetzt scheint es ja so, als könnten wir so langsam wieder in eine Richtung Präsenz oder so zurückkehren. Mhm. Was glaubst du, wie werden wir in diese Präsenz zurückkehren? Wird das quasi zurück auf Anfang März 2020 sein oder... wird das anders aussehen? Oder muss das vielleicht sogar anders aussehen? Meinst du jetzt die Frage zwischen Hybrid oder wir gehen wieder ins alte Modell und es gibt nur Präsenzvorlesungen? Genau, im Prinzip ja. Ja, das ist eine spannende Frage tatsächlich, weil ich weiß, aus einer gesicherten Quelle, sag ich mal, dass es Streaming-Technik an dieser Uni gibt, sodass man aus jedem Raum quasi streamen könnte. Nichtsdestotrotz finde ich zwar... Verrückt. Ich habe tatsächlich im Laufe dieser Interviews schon Gegenteiliges gehört. Echt? Dass noch nicht jeder Hörsaal ausgestattet wäre also, für Streaming. Also ich muss gestehen, ich habe halt bei meiner Arbeit... ich weiß nicht, ob die Person genannt werden möchte. Das sieht mal so ein bisschen außen vor. Aber der Punkt ist ja der, ob ich jetzt persönlich das glaube. Also ich würde mir Hybridlehre wünschen. Also alles... Also persönlich einfach, um halt Studium und zum Beispiel Arbeit oder wenn du Familie hast oder andere weitere Verpflichtungen. Ich habe selber eine kranke Mutter. Ich bin jetzt nicht jedes Wochenende da, aber wenn es jetzt quasi mehr Hybrid geben würde, könnte ich mir halt vorstellen, dass ich halt mehr zu Hause bin und mich um meine Mutter kümmere. Ja. Oder auch, wenn ich jetzt Familie hätte, mich um meine Familie kümmern. Ja. Das wie sollte die aussehen? Seminare zum Beispiel halte ich für sinnvoll, dass es in Präsenz bleibt. Mhm. Weil ich finde halt, also bei uns zum Beispiel sind ja Seminare sehr davon geprägt, dass sie Vorträge enthalten. dass man referiert und sowas. Und das online zu gestalten, finde ich irgendwie nicht so schön persönlich. Mhm. Also ich habe es auch schon erfahren. Und man hat das Gefühl, man redet gegen eine Wand. Aber so Vorlesungen, wo du eigentlich stupide da sitzt und außer mal eine Frage vielleicht kommt, sitzt ja bisher mehr so der Konsument oder die konsumierende Person. Und deswegen glaube ich, dass es halt irgendwie sinnvoller wäre, sowas wie Vorlesungen, die auch teilweise 18 Uhr stattfinden. Und wenn Leute jetzt aus Neumünster oder ich hatte mal eine Kommilitonin, die kam aus irgendwo aus dem Land, die musste jedes Mal im Auto hierher fahren, nur um diese Vorlesung zu hören und dann wieder zurückfahren. Und dabei hatte sie noch ein Kind. Und das ist halt alles unter einen Hut zu bringen, finde ich sehr schwierig. Und deswegen hoffe ich mal, dass man sowas wie Vorlesungen wirklich streamt, aufnimmt, hochlädt. Weil Leute können ja trotzdem nach denen kommen. Außerdem würden wir vielleicht das Problem lösen, dass wir bei so beliebten Vorlesungen wie EVWL nicht mehr diesen Platzmangel hätten. Dass man da die Treppe blockiert und zusetzt, genau. Ne? Genau das. Ja. Aber bei Seminaren halte ich das schon für sinnvoll, dass man das in Präsenz hält. Und da hat man ja, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon die Möglichkeit, dass die Leute, die halt Familie haben oder andere Umstände, dass die halt die ihren bevorzugten Wunsch kriegen. Mhm. Also, keine Ahnung, dass es halt montags um 8 Uhr ist oder so. Okay, sehr spannend. Ich habe noch ein Thema, da würde ich gerne mit dir noch drüber sprechen, weil das so ein sehr aktuelles Thema ist und das ist diese gesamte Gender-Thematik. Jetzt haben wir diese Umfrage gehabt, dass eine Mehrheit der Deutschen tatsächlich eine gendergerechte Sprache ablehnt und auch an der Uni ist das ein sehr, sehr großer Streitpunkt, finde ich, also habe ich jetzt so wahrgenommen. Ja. Ich habe das jede Partei gefragt, deswegen hätte ich ganz gerne noch eure Stellungnahme dazu. Für mich persönlich kann ich sagen, ich habe damit jetzt nicht so die großen Probleme. Ich finde halt die Lösung mit dem Ständchen nicht schön, aber nichtsdestotrotz brauchen wir halt sowas. Oder beziehungsweise wir reden nicht von Studenten und Studentinnen, sondern von Studis, sowas halt. Ja, oder hier diese Mischform Studierende dann natürlich. Ja, genau, sowas halt. Quasi alle anspricht. Ne? Genau, also das finde ich halt einfach im Sprachfluss schöner. Aber da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander. Aber nichtsdestotrotz. Es geht ja auch nicht so. Genau. Also, es geht ja auch nicht bei jedem Wort. Ne? Genau. Aber da muss man, keine Ahnung, da werden sich halt Lösungen ergeben, wie es halt immer so im Sprachwandel ist. Mhm. Aber ich glaube, da spreche ich auch für den größten Teil meiner Partei, wenn man das so sagen kann, oder meiner Hochschulgruppe, dass das halt eine wichtige Sache ist. So, wie man das jetzt konkret löst, ob das jetzt ein Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich, ob es Studierende oder wie auch immer heißt, das sei ja mal dahingestellt erstmal. Aber es ist ja etwas, was also wir leben in der Neuzeit, ne? Also wir leben nicht mehr 1900, wo quasi Frauen mehr so da waren als Objekt. Also wir sind schon ein bisschen moderner und das müssten wir auch mal langsam in den Sprachgebrauch kriegen. Und dass es halt verschiedene Menschen gibt. Also es gibt ja mittlerweile so verschiedene Lebensmodelle und das ist auch alles schön. Aber seid ihr denn, also wärt ihr denn für eine Art Genderpflicht oder sollte es freiwillig bleiben und jeder macht es, aber man sollte schon drauf achten? Also ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil so konkret haben wir das nicht alles im Einzelnen besprochen. Pflicht halte ich persönlich immer ein bisschen schwierig, aber ich kann es verstehen, wenn es halt eingefordert wird. Und ich würde mich da auch, ich meine ganz ehrlich, es ist ja mittlerweile schon bei vielen Behörden einfach so, dass es halt einfach so ist. Ich stell mir es auch so bei so Uni-Dokumenten, so Abschlusszeugnis oder sowas sehr, sehr schwer, wenn eine non-binäre Person da irgendwie Abschlusszeugnis erhält und dann steht da halt Frau Miller drauf, einfach weil es ihr bei der Geburt zugeteiltes Geschlecht war oder so. Ja, genau so. Und wie gesagt, wir haben halt, also in der Behörde ist es ja schon, in den Behörden ist es ja so, dass man männlich, weiblich, divers und sowas hat. Ich würde das jetzt nicht als Pflicht sehen. So, es ist halt einfach ein Dokument und da steht halt drauf, ob man jetzt dem weiblichen, dem männlichen oder dem diversen Geschlecht angehört. Und das ist, ich finde, das ist halt nur fair. Also, ich meine, da gab es mal einen ganz schönen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der kam, aber ich habe zeitlang meines Lebens nur eine Kanzlerin kennengelernt, deswegen werde ich auch den zukünftigen Kanzler Kanzlerin nennen, weil es halt, weil ich das so kennengelernt habe. So, und das bringt es halt einfach wirklich auf den Punkt, finde ich. So, ne? Also, warum stören sich Menschen daran so? Also gewisse Menschen, sage ich mal so. Gut. Ihr habt jetzt ja von eurer Partei natürlich ein sehr skandinavisches Vorbild. Eine, ja. Ja, eine Prägung, Vorbild. Ja. Und ich sehe zum Beispiel auch die BAföG-Reform nach skandinavischem Vorbild als eine von euren Kernforderungen. Magst du mir kurz mal erklären, was denn das skandinavische Vorbild so ist in etwa? Also in groben Sätzen ist es halt so, in Dänemark, nehmen wir jetzt mal Dänemark, ist es halt so, da bekommt jeder BAföG. Mhm. Also die Dänen sind sehr selbstbestimmt. Also die wenigsten Leute wohnen, also die wenigsten Studenten oder Studierenden leben da noch zu Hause. Meistens leben sie halt in Studentenwohnheimen. Die kriegen, ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen, 820 Euro so in dem Dreh, also natürlich Euro. Umgerechnet dann natürlich. Genau. Und das ist einfach zinslos. Also sie müssen das nicht zurückzahlen. Wenn du jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, wenn du jetzt ein ausländischer Studierender bist, also wenn ich jetzt aus Deutschland daher komme, musst du, glaube ich, nebenbei noch arbeiten, so maximal 11 Stunden die Woche. Aber die meisten arbeiten auch so noch daneben. So, und das ist halt, die würden damit locker auskommen, diesen 809 Euro so rum. Oder 920 Euro. Und die sind halt wesentlich selbstbestimmter. Und das ist halt einfach elternunabhängig. Also die Bürokratie ist da auch wesentlich einfacher. Da was ich gelesen hatte, war, dass du innerhalb von 2 Wochen dein Geld auf dem Konto hast. Stell dir das mal hier vor. Also hier Corona-Überbrückungshilfe grüßen. Ja. Also, und weiß nicht, dieses, also ich persönlich habe auch BAföG bekommen und ich komme aus keiner wohlhabenden Familie. Aber den ganzen Kram zu beantragen, das ist halt ein Akt. Und man merkt es. Und wenn man da jetzt nicht gerade, sag ich mal, drin bewandert ist, wo man das sein Leben lang erfahren musste, verzweifeln da viele Leute. Und mein Mitbewohner zum Beispiel, der hat auch kein BAföG bekommen teilweise, weil seine Eltern zu viel verdient haben. Wobei die beiden jetzt keine Akademiker waren. Und ja, also das ist halt irgendwie, gefühlt ist es manchmal sehr, sehr subjektiv, was da so passiert. Und deswegen einfach, also grundsätzlich ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre schön. So, ne? Also dann würde man sich viele Probleme sparen und viel Bürokratie abbauen. Aber das ist so im groben Ganzen. Also es ist halt elternunabhängig. Es ist halt zinslos. Also gut, zinslos ist das jetzt ja auch, aber du musst es halt nicht zurückzahlen. Mhm. Und du bekommst es halt einfach so. Und das auf weniger bürokratischen Wegen. Und weiß nicht, das wäre vielleicht mal angebracht, um vielen Menschen einfach zu helfen. Sehr schön. Gut, wir sind jetzt schon bei 17 Minuten. Oha. Ja, wir haben schon einiges gesprochen. Ich weiß, gibt es noch ein Thema, was du unbedingt noch hier mit reinbringen möchtest? Weil ich wäre mit meinen Fragen durch. Ansonsten. Also tendenziell halt sowas wie Digitalisierung müsste halt mehr geschehen, beziehungsweise ich bin ein riesiger Fan von weniger Bürokratie. Also ich hab das selber hautnah halt erfahren. So. Und Es gibt halt Bürokratie ist wichtig und gut und richtig. Also es gibt Dinge, die müssen verwaltet werden. Mhm. Und dann gibt es Dinge, die einfach nur da sind, weil sie da sind, weil es halt über Jahre gewachsen ist. Konkret kann ich jetzt nicht, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, so. Aber darüber mal nachzudenken, wie man das Ganze entschlanken kann, weil es einfach auch Kosten spart. Und dieses Geld kann man dann wesentlich besser investieren. So, und ja, das ist halt persönlich so ein Ding bei mir und ja. Alles klar, wunderbar. Das war ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Ich hoffe doch. ja, das war Marc von der HSG Südschleswig. Wenn ihr die anderen Interviews hören wollt, die sind auch alle bei uns auf der Website zu finden, aber ich denke mal, ihr habt die alle schon gefunden, weil sonst hört ihr dieses Interview natürlich nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die weiteren Interviews reinhört und ansonsten natürlich auch auf jeden Fall wählen geht und ich hoffe, dass auf jeden Fall hat euch den nötigen Ansporn gegeben, wählen zu gehen. Bis zum 16. könnt ihr das noch. Um 17 Uhr machen die Online-Pforten dazu. Den Link habt ihr irgendwo in eurer Stu-Mail gefunden.